Tür zu, Licht aus und dann alles verramschen. Dieses Image hat eine Insolvenz immer noch. Und es ist ja auch wahr, dass mehr als die Hälfte aller Insolvenzanträge bei GmbHs gar nicht angenommen wird, weil absehbar ist, dass die Masse nicht reicht, um Gericht und Insolvenzverwalter zu bezahlen, geschweige denn die Gläubiger. Bei Privatinsolvenzen sind die Chancen noch kleiner. Aber Arcandor ist keine Privatinsolvenz, keine GmbH. Bei Arcandor soll sich alles zum Besseren wenden. Der Düsseldorfer Insolvenzverwalter Horst Piepenburg wurde deshalb bei Arcandor zum Generalbevollmächtigten berufen. Er soll die Sanierung in Eigenregie vorantreiben. Und er machte auch deutlich, dass er nicht gekommen sei, um Türen zu schließen und Lichter zu löschen. Ich sehe gute Chancen, dass man dieses Ziel erreicht. Ich übernehme keine aussichtslosen Mandate. Und insofern sind ganz gute Voraussetzungen gegeben, dass diese Ziele auch erreicht werden können. Der 1954 geborene Chef einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei hatte 2002 den Vorstandsvorsitz des insolventen Anlagenbauers Babcock Borsig übernommen. Die meisten der 21.000 gefährdeten Arbeitsplätze konnten gerettet werden. Auch als Sanierer der Drogeriekette Ihr Platz, des Briefdienstleisters PIN und zuletzt der Textilkette Sinnleffers machte sich Piepenburg einen Namen. Auch wenn bei Sinnleffers nur 2/3 der Arbeitsplätze erhalten werden konnten und in anderen Fällen Gläubiger weitgehend leer ausgingen, Branchenkenner schätzen den Kollegen. Der Frankfurter Insolvenzspezialist Hans-Ulrich Klotz etwa, der Piepenburg gestern im ZDF so lobte. Die Eigentümer haben eine Entscheidung getroffen, die sehr wichtig ist, nämlich sie haben einen absoluten Insolvenzspezialisten als Generalbevollmächtigten bestellt. Das bedeutet, und so gut kennen wir den Kollegen Piepenburg, dass sich jetzt in den nächsten Monaten Erhebliches tun wird, nämlich das Unternehmen wird gestrafft, wird neu konsolidiert, wird neu ausgerichtet und ich hege den Wunsch und ich habe auch die relative Gewissheit, dass bei den Arbeitnehmern sehr schnell Ruhe einkehren wird, dass sie merken, es ist nicht das Aus, sondern eine neue Chance. Piepenburg war bisher schon als Berater bei Arcandor tätig, wohl deshalb hat das Amtsgericht nicht ihn, sondern den Kölner Anwalt Klaus-Hubert Görg als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Auch er war bei Babcock Borsig dabei, beim Medienkonzern Kirch, beim Autozulieferer Etscher. Der 68 Jahre alte Görg ist Namenspartner einer großen Kanzlei mit rund 150 Beratern. Er hatte zuletzt eher Mandate angenommen, die sanierungsbedürftigen Unternehmen helfen sollten. Er wurde also gerufen, bevor die Zahlungsunfähigkeit eintrat. Kein schlechter Ausweis für einen, der Arcandor nicht abwickeln, sondern auf ein neues Gleis stellen soll.